Claudius und Korns heitere Lesung. Müssen wir jetzt jedes Mal anfangen mit irgend so einem. Ja. Du bist wunderbar. Sehr geehrte Hörix. Wirix grüßen euch, Hix. Zum Bekehrungsspecial der Leso-Stunde. Ja, es hat den Titel Unverlangt eingesandt Teil 1, woran man sehen kann, dass es unter Umständen, zum Beispiel wenn weitere unverlangt eingesendete Dinge hier eintreffen, auch neue Teile davon geben kann. Es ist ein Impromptu-Leso-Stunde außer der Reihe, die nicht das Erscheinen einer normalen, regulären Folge verzögern soll, aber... Ja, wir machen dann nächste Woche die nächste Folge. Zum Beispiel, mal schauen. Aber das Wichtige ist, warum machen wir das? Weil ich Opfer wurde von einer Missionsbemühung. Und zwar durch den christlichen Plakatdienst e.V. Wobei ich nicht weiß, ob das, ne, ob das jemand bei dem Ding für dich bestellt hat. Ja, das ist genau, aber so oder so. Ob das ein Hörix war, der sich einen Spaß erlauben kann. Genau, wollte. Also falls es ein Hörix war, hat er ja das, hat X ja das bekommen, was X will. Aber falls es jemand war, der meinen Blog liest und sich Angst um mein, sich Sorgen um mein Seelenheil jetzt macht. Und gedacht hat, dass die einzig richtige Vorgehensweise diesbezüglich ist, mir unverlangt lustige Jesusbücher zuzuschicken, dann ist das jetzt unsere Antwort, wie wir damit umgehen wollen. Jedenfalls hat mir der christliche Plakatdienst e.V. diese Bücher geschickt. Der, wie man auf dem Bild sehen kann, es sind 4 an der Zahl, also man hat nicht gespart, von Wolfgang Bühne, wenn Gott wirklich wäre, dann... Die verschwiegene Wahrheit, The Point of No Return von Friedhelm König, von Wilhelm Busch, nicht verwandt, nicht verschwägert, sondern irgend so ein dämlicher Jugendpfarrer, das Buch Jesus, unsere Chance und dann ein, ich glaube, ein Kalender oder ja, so etwas. Ja, das ist ein Kalender. Ja, das ist wunderbar, genau, wie der Jesus. Der Kalender heißt natürlich die gute Saat. Jesus, Jesus, du bist wunderbar, du bist wunderbar. Jesus, du alte Hippe. Ja, jedenfalls gibt mir der christliche Plakatdienst noch mit auf den Weg, dass man mir wünscht, dass das Wort Gottes ihnen Kraft und Hilfe ist. Wir finden nur dort den Weg zu Gott durch und durch seinen Sohn Jesus Christus den Zugang zum ewigen Leben. Du sollst dich auch darauf bereit machen, dass du dem Gott am jüngsten Tag begegnest übrigens. Ja, was ich auch sehr schön finde, ist, dass man mir hier schreibt, dass man mir zwar nichts berechnet, immerhin habe ich auch nichts bestellt, aber dass man dennoch dankbar wäre für eine kleine Spende. Not gonna happen. Doch, ich spende Zeit. Und zwar ist das hier jetzt meine Bezahlung, was man jetzt zu hören bekommt. Ja, also ich wollte eigentlich mit Cornelius dann im Wechsel dazu noch ein bisschen Pornofilmtitel vorlesen, weil das einfach schön konterkariert wäre, aber das möchte er nicht. Nein, das passt thematisch nicht. Ich finde, das passt thematisch wunderbar, denn das könnte bestimmt auch sowas sein wie Analspaß im ja, danke. Kloster danke, oder danke. So. Ich habe vom christlichen Plakatdienst e.V. Noch ein Blättchen bekommen, zusätzlich zu meiner, meinem Lieferschein, wo natürlich Bibelsprüche und Bibeltexte draufstehen, als wäre das nicht schon genug. Wird hier Offenbarung, Hebräer und so weiter zitiert, das lese ich nicht vor. Das kann sich ja jeder in dieser achtklassigen Snuff-Porno-Märchen-Bibel aus der Bronzezeit selber. Und siehst du? Da ist der Bezug mit den Pornos. Nein, nein. Doch, doch. Ich wette, wenn du das jetzt twittern würdest und fragen würdest, ist das eine gute Idee? Du hast ein Problem. Du hast ein schweres Problem. Ich finde das sehr lustig. Ja, ja. Soweit ich mich erinnern kann, hast du kürzlich auf Twitter beim Pornofilm-Namenratten mitgebracht. Aber das ist dann auch das geeignete Forum. Das hier vorzulesen ist irgendwie, ne? Machst du mal Twitterst du mal, dass wir jetzt on sind oder ich, was? Nee, das ist ja, ich habe nur gesagt, dass wir jetzt was machen, aber das ist ja jetzt keine, wo wir Input brauchen. Ja, wir gucken mal, wie lange das heute dauert. Genau. Also wir machen, solange wir Bock haben. Wie gesagt, es ist ja eine Spezialfolge. Es geht nur darum, dass man diesen Werken, die mir hier zuteil wurden, das vernünftige Forum bietet und dass nicht nur ich was davon habe, ja, nicht nur ich missioniert werde hier durch diese großartigen Werke, sondern auch unserix, hörix und auch du, werte Claudia, die guck du mal, ja hier sitzt. Hier ist noch ganz viel mitgekommen, das hast du gar nicht erwähnt. Nein, das habe ich gar nicht gesehen. Hier. Also hier ist zum Beispiel ein Überweisungsträger. Folgendermaßen wird damit verfahren. Lecker. Gut. Ja, dann haben wir hier noch so kleine Broschüren. Denkanstöße zu Lebensfragen. Jeder Mensch ist einmalig. Und dann ist da irgend so ein Text. Ist völlig uninteressant, das gleiche wie auf deinem. Worum geht's hier? Hier geht's um Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach. Man soll eine. Oh, hier eine kurze Verbraucherinformation für Dix Hörix. Wer eine 3 Minuten Telefonandacht erleben möchte, wähle bitte 01800 0180. 564-7746 und für unsere Schweizer Hörer, von denen wir Hörix, von denen wir wissen, dass es SIX gibt, die wählen bitte die 0848-777-000 und für unsere Hörix aus dem Österreich bitte 01-503-8883. Mein lieber Mann, mit den Nummern hat man aber auch immer wieder seine Probleme. Und falls sich jemand fragt, was es bei der Telefonandacht alles gibt, da gibt es Zuhören, Kraft schöpfen, Gott kennenlernen. Ja. Hallo Gott, was willst du? So. Ja, dann ist hier noch ein zweites Mini-Pamphlet, wo dann ein Mann drauf ist mit Anzug, der den Daumen nach unten drückt. Das finde ich sehr lustig und da steht drauf, falsche Antwort. Okay. Ja, da geht es darum, dass man an Jesus glauben soll, schätze ich mal. Bitte stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Sie wären gestorben und ständen an der Himmelstür vor Gott. Und er würde Sie fragen, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was würden Sie ihm antworten? Vielleicht, ich habe ein ziemlich anständiges Leben geführt und mich auch um andere gekümmert. Oder ich habe für wohltätige Zwecke gespendet. Oder ich bin öfters in die Kirche gegangen und als Säugling getauft worden. Wären Sie überrascht, wenn Gott Sie trotz all dieser Gründe nicht zu sich in den Himmel lassen würde? Vielleicht sogar empört? Ja, wäre ich. Gott sagt durch sein Wort, die Bibel, dass wir nicht nur um der Werke der Gerechtigkeit willen vor Gottes Gericht gerettet werden. Der Himmel kann nicht durch ein anständiges Leben verdient werden oder durch den Versuch, die 10 Gebote vollkommen zu halten. Die Bibel sagt, dass wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und das bedeutet Ausschluss vom Himmel und damit ewige Hölle. Ja. Das heißt, du kannst so gut leben, wie du willst. Wenn du nicht an den Jesus glaubst, dann bist du raus. Okay. Und ich habe hier noch ein ganz besonderes Schmankerl. Hier gibt es einen kleinen Faltcomic, den werde ich jetzt weder vorlesen noch beschreiben, weil der auch scheiße ist. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe. Aber das Allerlustigste ist... Aber wir können den abfotografieren. Ja, das kann Claudia als Service machen. Aber das Allerlustigste ist, ganz am Ende des Comics steht für mehr Informationen www.whydidigetthis.org. Das habe ich gerade eingegeben und ich komme auf eine Seite und lese jetzt die deutsche Version dieser Seite kurz vor. whydidigetthis.org.de. Du bist wahrscheinlich hier, weil jemand hat Ihnen einige Literatur oder etwas gefunden mit einer Nachricht auf Sie. Wir nennen sie Gospel Tract, die in der Regel enthält die christliche Botschaft. Obwohl wir wahrscheinlich nicht die Gospel-Track Sie erhalten produziert, ist die Botschaft wahrscheinlich ähnlich wie diese zu sein. Wir haben Gottes Gesetz, die 10 Gebote, gebrochen. Ob wir haben gelogen, gestohlen, genommen Gottes Wort vergeblich, OMG, JC, etc. Nach der Bibel Gottes gerecht. Was bedeutet, dass er uns für den falschen Wir getan haben zu beurteilen? Okay, danke. Wenn wir sein Gesetz gebrochen, wir sind schuldig, Römer, und deshalb verdient sein Gefängnis Hölle. Okay. Ist das nicht geil, dass die das machen und dann sagen, ja, Google ist ein ausreichend guter Übersetzer für uns. Da wird sich die Botschaft schon vermitteln. Ja, sicher. Ich finde das extrem lustig. Gott wird auch liebevoll. Er liebt uns auch. Aber jemand hat immer noch, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Wir müssen uns doch jetzt doch mit 4 Büchern beschäftigen. Das war Jesus Christus. Er auf sich nahm die Sünde der Welt am Kreuz und den Tod besiegt. Wir müssen wiederum von der Sünde kehrt um und unserem Glauben, Vertrauen in Jesus um das kostenlose Geschenk, wir es nicht verdienen, akzeptieren, Heaven, ja? Wenn wir diese beiden Dinge, wird Gott nicht sehen, unsere Sündhaftigkeit, und machen uns, zahlen die Strafe für unsere Sünde, Klammer auf Hölle, Klammer zu, aber er wird. Gott, du bist so gut! Punchline, blättern Sie nach unten, um mehr über die Existenz Gottes, Christentum, die Bibel und vieles mehr zu entdecken. Nein, danke. Geht auch so. Ja, wunderbar. Gut, womit fangen wir denn an? Ja, such du eins aus. Ich habe die geschickt bekommen, du darfst eins aussuchen. Der Kalender machen wir als letztes. Ja, also gut, ich möchte, das ist, glaube ich, das Beste. Mhm. Das heißt, damit fangen wir nicht an. Wir fangen damit also an. Wolfgang Bühne, wenn Gott wirklich wäre. Das ist ein kleines Buch. Ja, DIN A6. Auch kein Hardcover, sondern Taschenbuch. Groß gedruckt, 120 Seiten. Das ist ja hauptsächlich für Senioren und Trottel. Ja, ich lese den Klappentext. Was wäre für Sie das größte Unglück? Krebs? Börsenkrach? Verlust der Arbeitsstelle? Keinen mehr hochzukriegen? Wenn die Sendung im Fernsehen abgesetzt worden wäre, die man am liebsten guckt? Den Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen zu müssen? Abstieg von Bayern München in die zweite Bundesliga? Aber wir versuchen lustig zu sein, verstehe. Das steht da nämlich wirklich mit den Bayern. Der Sohn eines bekannten Verlegers sollte letztens diese Frage im Magazin der FAZ beantworten. Seine Antwort war ungefähr kurz und verblüffend. Wenn es Gott gäbe. Doch, wäre das wirklich solch ein großes Unglück? Muss der Gedanke an die Realität Gottes nur Bestürzung auslösen? Oder bedeutet die Realität der Existenz Gottes, dass es eindeutige, vernünftige und befreiende Antworten auf die tiefsten Fragen und Probleme unseres Lebens gibt? Ach so. Ja. Gut, darf ich mal? Ich muss das ja schließlich noch beschreiben. Also das hat einen gelben, wie sagt man hier, zu Rücken. Ja. Hinten drauf ist das gleiche Motiv wie vorne drauf, nur hinten drauf ist es in Graustufen. Vorne ist es bunt und drastisch. Da ist nämlich ein Männchen, das im Hamsterrad läuft. Oh. Okay. Und ist dahinter, ist das zufällig mal wieder eine DNA oder so? Nee, das ist Graffiti. Okay. Das muss ja keinen Sinn ergeben. Macht's auch nicht. Dann der Inhalt. Wenn Gott wirklich lehre, dann ist unser Leben mehr als Tanz ums goldene Schwein. Dann hat Sünde nicht nur etwas mit Flensburg zu tun. Dann ist das Kreuz mehr als ein Modeschmuck. Dann ist Gnade kein Ausverkaufsartikel der Kirche. Die sind aber auch pfiffig, du, mein lieber Junge. Dann ist es tragische Verblendung, den Glauben als Opium des Volkes zu bezeichnen. Dann sollte man Särge mit Nägeln machen. Oder Nägel mit Köpfen, man weiß es nicht. Ja, ich fange mal an. Da gibt es keine Einleitung, also lese ich. Also da wir hier 4 Bücher haben, machen wir nur kurze Auszüge. Es geht hier auch nicht um Masse, sondern einfach nur um den Tenor des Werkes. Das ist zu gut. Das ist ich weiß, gut. Aber das thematisch passt es. Wer hat's erkannt? Na, wer hat's erkannt? Die Schweizer. Jesus bleibet meine Freunde. Freude. Das ist, glaube ich, ja, wie auch immer. Wenn Gott wirklich wäre, dann ist es eine tragische Verblendung, den Glauben als Opium des Volkes zu bezeichnen. Das ist der schnittige Name des Kapitels, das ich jetzt mal... Vor allem ist das auch der übliche Fehler... Es ist nämlich nicht Opium des Volkes, sondern für das Volk. Ja. Wer kennt nicht den berühmten Ausspruch von Karl Marx? Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes, die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen bewegt, solange er sich nicht um sich selbst bewegt. Marx vergleicht also Religion oder Glaube mit einer Droge, die man einnimmt, um aus gegenwärtigen Problemen in eine nicht reale Scheinwelt zu flüchten. Er definiert Religion oder Glaube als eine Art Selbsttäuschung. Das ist relativ treffend, der Marx. Lenin hat das noch deutlicher gemacht. Die Religion ist das Opium des Volkes. Die Religion ist eine Art geistigen Fusels, in dem Die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben ersäufen. So wie die Mutter einem schreienden Säugling einen Schnuller oder Beruhigungssauger in den Mund schiebt und ihm Sättigung vortäuscht. Oh, was denn jetzt schon wieder? Das ist Jesus Christ Superstar. Toll. So wird der Glaube als eine Erfindung des Menschen gesehen, womit er sich selbst einer Illusion hingibt und auch andere täuscht. Eigenartig ist allerdings, dass nach 70 Jahren kommunistischer Diktaturen im Osten ein wirtschaftliches, soziales, ökologisches und moralisches Chaos herrscht und gerade in diesen Ländern die Bibel in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Bücher wurde und das Interesse an Gott und dem Christentum sehr groß ist. Du hörst überhaupt nicht zu. Doch, ich höre zu. Ich mache ja die Musik dazu. Ich werde nie vergessen, wie ich vor einigen Jahren den Hauptbahnhof in Kiew betrat und dort oberhalb der breiten Treppe, die zu den Bahnsteigen führte, eine riesige Lenin-Statue sah, wie das in vielen Hauptbahnhöfen der ehemaligen Sowjetunion der Fall ist. Diese überdimensionale Figur zeigt mit dem rechten Arm zum Ausgang. Damit sollte sicher angedeutet werden, dass Lenin und seine Lehren die Lösung aller Fragen und Probleme bieten. Sicher, das könnte der Grund gewesen sein. Während ich über diesen riesigen Lenin staunte, über seinen ausgestreckten Arm nachdachte, sah ich plötzlich unterhalb dieser Figur auf der Treppe eine junge Frau stehen, die ihren Körperkoffer abgestellt hatte, höchst ungeniert eine Kinderbibel aufschlug und interessiert darin las. Diese Frau war mir Symbol für viele Menschen in diesem großen Land, die nach dem jahrelangen Schnuller Kommunismus spüren, dass sie eine Seele haben, die Durst nach Gott hat. Ja, natürlich die Kinderbibel, weil die Kinder sind ja noch rein und unverdorben, sofern die noch nicht beim Messdienerunterricht waren. Ist Glaube eine Einbildungskraft? Zurzeit gibt es sogar unter den Christen die weit verbreitete Auffassung, dass Glaube eine Art geistige Kraft ist, die man sich entwickeln muss. Es wird von der Macht des positiven Denkens gesprochen, von Visualisieren, und es wird gesagt, man müsse sich Dinge nur lange und intensiv genug vorstellen, dann würden sie Wirklichkeit. Oh Gott, wieso tust du das? Das ist ein Jesus-Lieder, kannst du mal nicht so herzlos sein? Ja, aber wenn du deutsche Musik im Hintergrund laufen lässt, dann kann ich mich so schlecht auf das Gelesene konzentrieren. Komm schon, ich will mich umbringen, wenn ich das höre. Weil du kein Herz hast und weil du den Glauben verloren hast. Ja, richtig. Du bist mein Ziel. Diese selbstgefällige, ekelhafte Kackgrütze. Fängt der Glaube da an, wo der Verstand aufhört? Das ist sicher die unsinnigste Auffassung, die man vom biblischen Glauben haben kann. Denn ohne Verstand ist es unmöglich zu glauben. Wenn beim Eingang eines kirchlichen Gebäudes stehen würde, Verstand bei der Garderobe abgeben, müsste ich dann nicht damit rechnen, in die Hände von irgendwelchen Scharlatanen zu geraten oder einer Gehirnwäsche unterzogen zu werden? Ja, das ist wohl richtig. Aber wenn es um Religiosität geht, sind tatsächlich in unserem aufgeklärten Jahrhundert jede Menschen bereit, ihren Verstand abzuschalten. Absolut. Wenn das bei einem Geschäftsabschluss oder vor einem Autokauf gefordert würde, wäre klar, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Nicht, dass, wie heißt dieser fette Antisemit hier, Martin Luther, gesagt hat, dass der Verstand der schlimmste Feind des Glaubens ist. Ja, das ist ja bestimmt hier katholisch, oder? Ja. Ich denke da an einen guten Bekannten, der auf der Suche nach der Wahrheit einen Abstecher nach Pune in Indien machte, um dort Bhagwan kennenzulernen und erleuchtet zu werden. Er erlebte dort, wie der Meister seine Erkenntnisse zelebrierte, wobei etwa 500 Zuhörer auf einer Marmortreppe saßen und sich in absoluter Stille den Lehren und Eingebungen dieses Mannes öffneten. Auf einer Tafel am Eingang stand geschrieben, "Shoes and mind to be left outside the gate." Ich kann Ihnen versichern, dass es in der Bibel eine solche Vorschrift nicht gibt. Im Gegenteil, dort werden wir aufgefordert, zu hören, zu verstehen, zu prüfen, nachzudenken und die Schuhe anzulassen. Was? Nein. Der christliche Glaube setzt ein bestimmtes Wissen voraus. Verstehen Sie? Ja. Daher ist es irreführend, von einem blinden Glauben zu reden. Paulus, der große Apostel, sagte, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Glaube hat also etwas mit Vertrauen zu einer Person zu tun. Ja, oder auch nicht. Einige Monate vor der Maueröffnung flog ich zum ersten Mal in die damalige Sowjetunion. Wer bisher nur mit der Lufthansa geflogen ist, wird sich kaum vorstellen können, mit welch einem Kulturschock man in solch einer Maschine sitzt. Zuerst einmal ist klar, dass dieses Flugzeug schon einige Jahrzehnte Einsatz hinter sich hat. Dann drängen sich Menschen bepackt mit allen möglichen Utensilien, Computern, Elektrogeräten und so weiter durch den Gang in die engen Sitzreihen. Keifendes Bordpersonal versucht, Ordnung in das Chaos zu bringen. Schließlich sitzt man eingekeilt und umgeben von laut schwatzenden Menschen, deren Sprache man nicht versteht, und stellt fest, dass es keine Sicherheitsvorschriften gibt und die Maschine wahrscheinlich völlig überladen ist. Die Reifen sind auch restlos abgelatscht und die aufheulenden Motoren geben verdächtige Geräusche von sich. Aber nun betritt der Flugkapitän das Flugzeug, begleitet von zwei Offizieren, und diese Männer machen einen verantwortungsbewussten, seriösen Eindruck und scheinen keine Kamikaze-Flieger zu sein. Also vertraut man sich einigermaßen beruhigt diesen Männern an. Ja, oder auch nicht. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen vom lieben Gott. Oh, ja, ich weiß jetzt nicht, was der mir damit sagen will. Was ist wahrer Glaube? Was hat das jetzt mit Opium des Volkes zu tun? Ich will jetzt schon kotzen. Ja, ich meine, also wir haben ja, was haben wir denn schon an Jesus-Kram gehabt? Die Zeugen hatten wir mal. Mhm. Das war's, oder? Hatten wir so Christen-Kram hatten wir noch gar nicht. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich meine, also immer Jesus und so ein Scheiß kam immer mal, aber so genuin christlicher Christenkrempel. Hier. Dann ist Gnade, in Anführungszeichen, kein Ausverkaufsartikel der Kirche. Doch. Während ich diese Zeilen schreibe, ist Winterschlussverkauf. In den Zeitungen war zu lesen, dass Textilien wegen des milden Winters haufenweise in den Lagern geblieben sind und deshalb bis zu 85% im Preis herabgesetzt werden. So ähnlich scheint es auch mit der Gnade Gottes zu sein. Oh, okay. Was will man schon damit anfangen? Es ist einfach kein Bedarf dafür vorhanden. Okay, in vergangenen Jahrhunderten hatten viele Menschen Schuldkomplexe, die ihnen durch eine falsche Erziehung eingeimpft worden waren. Siehe Martin Luther oder John Newton, der Dichter von Amazing Grace. War das jetzt eine Kritik an Luther? Amazing Grace. Inakzeptabel. Du wobei auch man nicht solche Triggerworte immer benutzen. Wobei man das bei dem letzten noch irgendwie verstehen kann. Wenn man wie Newton Sklavenhändler war oder Physiker oder Philosoph oder so und viele Menschen auf dem Gewissen hat und sich wie ein Tier in moralischen Sünden gesuhlt hat. Ja, weil Tiere sich ja auch so in moralischen Sünden suhlen, ja. Und die sind ja auch zu moralischer Abwägung fähig. Natürlich, hallo. Ist es verständlich, wenn man irgendwann mit zunehmender Senilität Gewissensbisse kommt und einfach ins Bett macht, nach Gnade winselt. Jedenfalls haben uns das so ähnlich unsere Psychologen erklärt und die müssen es doch schließlich wissen, oder nicht? Und oh Gott! Jetzt, wo ich hier wieder schreibe und ins Nichts rede, fällt mir auch ein, dass ich meine Tabletten vergessen habe zu nehmen. Wenn wir etwas brauchen, dann ist es ein neues Auto, ein Arbeitsplatz, eine Wohnung, schlimmstenfalls einen gnädigen Richter, wenn wir vorbestraft sein sollten. Aber Gnade? Nein. Für die Gnade Gottes ist keine Marktlücke vorhanden. Wir brauchen keinen gnädigen Gott, sondern einen gnädigen Nächsten, haben bestimmte Theologen eine Zeit lang behauptet. Der originelle Prediger Sippo der Clown Ernst Klassen erzählte einmal von einem Einkauf in einem Aldi- oder Edeka-Laden. Es kann auch ein Rewe-Laden, ein Pennymarkt oder auch einfach mal gar nichts gewesen sein. Während er seinen Einkaufswagen durch die Gänge schiebt, sieht er eine Werbedame, die allen Kunden eine Kostprobe irgendeiner neuen Suppe anbietet. Hier, lecker Suppe, fresset Zeug, das ist besser. Mhm. Trotz aller freundlichen Worte gehen fast alle Kunden achtlos an ihr vorüber. Schließlich geht der Prediger, der das eine Zeit lang beobachtet hat, auf sie zu und sagt, mein Kind, wende dich Jesus zu. Er wird dich in seine Arme aufnehmen und ins ewige Königreich führen. Oh, Entschuldigung, bin verrutscht. Aber es ist nicht aufgefallen, oder? Sie haben das gleiche Problem wie ich auch. Sie bieten ein Geschenk an und niemand nimmt es. Alle gehen vorbei. Ich will ihre Suppe. Und ich will deine Suppe, Baby. Sag mal. Und dann erklärt er der erstaunten Dame, was er in Jesus Christus anzubieten hat. So nennt er sich, wenn er seine Lackrüstung anhat. Wenn ich diese Story in Russland erzähle, dann sehen sich die Zuhörer ungläubig an. Wo gibt es denn sowas, dass Lebensmittel kostenlos angebeten werden und keiner greift zu? Bei uns hier in der zweiten Welt, in Russland, würde es das nicht geben. Steht das da echt? Nein. Manche verstehen unter Gnade eine Art Gönnerhaftigkeit, die dem Geber nichts kostet, aber den Anschein von Großzügigkeit weckt. Als ich ein Junge von 10 oder 12 oder 14 oder 16 Jahren war und fröhlich als Ministrant dem Pfarrer die Nudeln gab es in meiner Heimatstadt Schwelm noch so etwas wie Straßenbanden. Die Jungens der verschiedenen Straßen lebten in einem dauernden Kriegszustand und man wagte kaum als einzelner feindliches Gebiet zu betreten. Die Straßenschlachten bestanden hauptsächlich aus verbalen Schlägereien, wo wir immer Wert darauf legten, grimmig entschlossen aufzutreten und bis in die Zähne mit Stöcken, Fletschen oder Stinkbomben bewaffnet zu sein. Aber einmal hatten mich die Feinde von der Römerstraße doch erwischt, als ich alleine vom Fußballspielen kam, obwohl ich gleichgültig pfeifen, das ist schon so spannend, dass ich mir fast trocken an ihnen vorübergehen wollte, während mir in Wirklichkeit das Herz bis in die Hose sank, wo noch andere Dinge waren. Kam aber der feindliche Anführer auf mich zu, drückte mich gegen einen Baum, packte mich am Hals und zischte: Ich werde dir die Augen eindrücken und deinen Hals aufreißen. Und dein Herz fressen. Deine Aorta herausbeißen. Bühne, sag Gnade, sag Gnade. Achso, Bühne ist dein Nachname. Ich dachte gerade, einfach ein random Wort. So was wie Pudding. Rühr um. Sag Gnade, sag Gnade. Ausweglos, wie meine Lage war, murmelte ich nach einiger Zeit zähneknirschend Gnade, worauf mein Feind mich dann großmütig und erhobenen Hauptes laufen ließ. So kann Gnade von Menschen ausgehen. Aber die Gnade Gottes ist von einer ganz anderen Qualität. Gott ist kein kleiner Junge mit einer Fletsche, der mich an einen Baum drückt, sondern ein lustiger, ausgedachter alter Mann. Ich meine, so ist außerdem sie ist so teuer, dass sein Sohn Jesus Christus auf schreckliche Weise sterben musste, damit Gott Menschen Gnade anbieten kann. Können wir bitte Gottix sagen? Gix. Nee, Gottix. Das muss schon, das Ott muss auch drin sein. Ach so. Gottix ist geschlechtsneutral. Ja, der geht's offenbar viel zu gut, wenn sie die Zeit hat, sich mit ihrer Kackklampe dahin zu sitzen und Gotteslieder zu trällern. Aber das ist Lena Sick. Ja, kann die nicht mal was Anständiges machen? Mit ihrem Lied Lieber Gott, Klammer auf Marlon, Klammer zu. Ja, hier haben wir wieder mal das eine der Sachen, die ich an dem Christentum ganz besonders abscheulich und widerwärtig und moralisch höchst verwerflich finde, nämlich das Prinzip der stellvertretenden Schuldübernahme, die besagt, dass man andere Leute für seine eigene Schuld, ob man sie nun hat oder nicht, abbüßen lassen kann. Was ja ein übergeordnetes Prinzip ist, das sich an dieser Jesusfigur darstellt und das man aber dann auch im Hausgebrauch sozusagen gültig macht, indem man beispielsweise beichtet und dann die Schuld vergeben wird, weil man sie ja wieder mal auf irgendeinen ausgedachten Gott wirft, womit sich also alle schändlichsten Gräueltaten rechtfertigen und gutheißen lassen und die wodurch sozusagen das ganze moralische Gerüst dieser Religion von der Wurzel auf verrottet ist. Ja. Ja. Erst wenn ich erkannt habe, wie Gott über mein Leben denkt, dass auch meine besten Taten von Sünde durchsetzt sind, natürlich, ne? Also man ist auch, das kommt noch dazu, dann man ist immer schuld, ganz egal was man macht, man kann die Schuld nicht loswerden. Obwohl es eigentlich ja heißt, dass Jesus das einfach alles ein für alle Mal abgegolten hat. Und meine vermeintlich guten Werke aus selbstsüchtigen Motiven heraus getan werden, wenn offenbar geworden ist, dass alles, was ich auf die Waagschale lege, um Gott etwas anzubieten, als zu leicht erfunden wird, dann wird mir die Notwendigkeit der Gnade Gottes bewusst. Okay, können wir bla, das bla, lassen? Bla, nächstes Buch. Oh, wir haben, habe ich schon in der letzten Lesestunde erwähnt, was wir mit den anderen Lesestunde-Büchern gemacht haben? Weiß nicht. Wir haben die in einen Karton auf die Straße gestellt und geschrieben, das ist unlesbarer Schund, wer will, kann sich's nehmen. Und die waren innerhalb von 24 Stunden alle weg. Das waren allerdings die Bücher, die wir nicht gelesen haben. Das waren sämtlich Bücher, die wir nicht gelesen haben. Nee, da waren auch ein paar dabei, die wir gelesen haben und die einen Sender nicht mehr zurückhaben wollten. Nee, die haben wir alle noch. Alle? Da ist der ganze Karton voll. Das sind Bücher, die wir noch lesen wollen. Wir haben echt noch ganz schön viel vor uns. Wir haben Stoff für mindestens 7 bis 8 neue weitere Lesungen. So ist es. Aber gut, wenn uns dann Leute... Oh Gott, können wir nicht Kinderquatsch mit Michael angucken? Ich, oh Gott. Bitte mach das weg, ich muss sonst... Ja, das ist wirklich schlimm. Okay. So, als nächstes haben wir Jesus, unsere Chance. Von Wilhelm Busch. Nicht verwandt und nicht mal im Traum verschwägert. Jugendpfarrer in einer Großstadt. Hoffentlich ist es nicht Köln. Bekannter Evangelist und Prediger. Autor vieler Bücher. Ja, das ist eine Qualifikation. Autor von Büchern, das ist der gleiche Verlag. Ja klar, das ist alles der gleiche Verlag. Also wir haben hier wieder einen Softcover, wieder ungefähr DIN A6. Vorne drauf ist das ziemlich gruselige Gesicht von Wilhelm Busch. Der sieht aus wie so eine Mischung aus Ben Kingsley und Louis de Funès. Was? Ja. Du siehst denn du da Ben Kingsley, nur weil der keine Haare hat? Genau. Und, Augen? Und, warte, und an wen erinnert er mich noch? Hitler? Ich weiß nicht. Nee. Auf jeden Fall so ein gruselig aussehender Glatzenpapst hier. Das Buch ist in einer gruseligen, ekelhaften Orange-Gelb-Abstufung gehalten. Und die Schrift ist so wie Kreide oder Wachsmal soll das aussehen. Ja. Klappentext. Gefechtspause beim Vormarsch auf Verdun. Ein Kamerad erzählt seinem Nebenmann einen dreckigen Witz. Doch der kann nicht mehr lachen, weil ihn im selben Moment ein Granatsplitter mitten ins Herz getroffen hat. Er bricht tot zusammen und der neben ihm fragt sich mit Grauen, wenn es mich erwischt hätte? Das Grauen wandelt sich in Fragen und Suchen und findet Antworten und neue Perspektiven, neue Ziele. Und die versucht Wilhelm Busch in diesem Buch anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn auch für andere begreiflich zu machen. Max und Moritz auf dem Weg nach Verdun. Ja. Oder so. Okay, also wir haben relativ viele kleine Kapitel. Sie heißen Die große Enthüllung, die Abkehr vom Vater... Ein Leben fern von Gott, die Erweckung, ein entscheidender Entschluss, die Buße, die Bekehrung, der Blick des Vaters, die Liebe des Vaters, die Barmherzigkeit Gottes, das rettende Wort, der nicht gesprochene Satz, die Ausstattung des wahren Christen. Ich denke, damit fange ich an. Ach, was muss man oft von bösen Bücherschreibern hören und lesen, wie zum Beispiel hier von diesem, welcher Wilhelm Busch gehießen. Die anstatt durch weise Lehre sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachen und sich heimlich lustig machen. Ja, zur Übeltätigkeit, dazu ist man gern bereit. Menschen necken, Opis quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Nein, Zeit stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu noch viel bequemer, als in Kirche oder Schule. Als in Uni oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Ja. Denn so, dieses Kirchenproblem so viel haben wir leider, zu diesem Büchlein zu sagen. Das ist alles so, das ist nicht mal witzig, das ist einfach nur scheiße. Das habe ich überhaupt keinen wirklich? Bock, das zu lesen. Nein, das ist nicht so lustig, wie zum Beispiel das hier sein wird. Ja, macht ja nichts, da muss man durch. Unverlangt eingesandt, Teil 1. Du willst mich noch zusätzlich quälen, oder? Oh Gott, halt die Fresse! Ich wünschte, ich wäre taub und blind. Die Ausstattung des wahren Christen. Er kommt mit Servolenkung. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Ja, bitte. Ich hasse dich jetzt schon dafür. Paulus sagt einmal, ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Neu wird ein Mensch durch Christus. Richtig. Neu wird's in einem Menschenherzen nicht durch gute Vorsätze. Wie viele gute Vorsätze sind schon gefasst worden. Und es blieb alles beim Alten. Neu wird's auch nicht dadurch, dass ein Mensch in eine bessere äußere Lage kommt. Ich weiß von einem, der war ein übler Schläger. Aber dann nahm er Arnika D30 und brachte es zu etwas. Er wurde ein angesehener Mann. Steht das da? Nein, aber das ist dieses Ich weiß von einem. Eine Freundin von mir hat Arnika genommen, dann ging es dir super gut wieder. Ach, da sieht man mal wieder das Law of Poe. Man kann es einfach nicht sagen, ob es echt da steht oder nicht. Er wurde ein angesehener Mann. Aber anders wurde er nicht. Er blieb derselbe brutale Mensch wie früher. Nein, neu wird ein Mensch erst, wenn er in Christus ist, wie Paulus sagt. wenn er seinen Heiland gefunden hat, wenn er wie der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist. Könnt ihr euch den verlorenen Sohn noch vorstellen, wie er bei den Schweinen war? Hungrig, zerlumpt, verzweifelt und nun seht ihn euch an, in dem neuen Festgewand mit dem blitzenden Ring, mit den neuen Schuhen. Es ist alles neu geworden. Das Gewand, der Ring und die Schuhe sind ja Sinnbilder für geistliche Dinge. Und sie sind bei all denen zu finden, die in Christus sind. Sie stellen gleichsam die Ausstattung eines wahren Christen dar. Ja. Das ist sicherlich richtig. Das neue Gewand, das ist die neue Gerechtigkeit. Es war einmal während meiner Ferien in Württemberg. Mit zwei Freunden besuchten wir die Falkensteiner Höhle. Wir hatten uns das älteste Zeug angezogen und waren dann in die Höhle herumgestiegen. Nun, davon wird man nicht schöner. Verdreckt kamen wir nach Hause. Da sagte meine Mutter, es ist Besuch da. Das ist übrigens der Wilhelm Busch. Also Köln. Für mich hört sich das an, als wäre ein Holländer, Junge. Als hätte der sich lecker Kaiserrad bei Kaiserrad reingezogen, Junge. Gut verdammt, Kaiserrad, du warst von der großen Kaiserrad. Okay. Ja. Es war einmal während meiner Ferien, bla bla bla. Es ist Besuch, der ein Herr will dich sprechen. Da schaute ich an mir hinunter und sagte, so geht das aber unmöglich. Das ist ein Bild für das Geistliche. Du willst mit Gott umgehen, du willst sein Kind sein, du willst einmal in der Auferstehung bei ihm sein. Aber sieh nur an dir hinunter. Sieh nur die Schuld und Übertretung in deinem Leben und du musst erkennen, so geht das nicht. Unmöglich. Es ist wahr, wie du bist, kannst du nicht Gottes Kind sein. Ja, das ist echt eine zerschmetternde und ekelhafte Kernaussage. Mhm. Also, du bist scheiße, wie du bist. Gib alles auf, was du bist und sei nur noch ein höriger Schrottoskop. Ja, klassisches Christentum 101. Jetzt machen die meisten den großen Fehler und fangen an, flugs an ihrem befleckten Kleid herumzuwischen. Ach, sagt man, meine Sünden sind nicht so arg und andere sind viel schlechter. So geht's nicht. Nein, so geht's nicht. Wir brauchen ein neues Kleid. Jetzt sind viele wieder schnell bei der Hand, sich zu helfen. Man holt sich ein Gewand hervor, das aus vielen Flicken vermeintlich guter Taten und Werke zusammengestoppelt ist. Biblisch gesprochen ist das das Kleid der eigenen Gerechtigkeit. Damit brüstet man sich. Man rühmt, mir kann's nicht fehlen. Selbst am Grabe noch muss dieses Gewand der eigenen Gerechtigkeit vorgezeigt, gepriesen und bestaunt werden. Ach, damit könnt ihr Menschen betrügen, aber nicht Gott. Das Flickgewand deiner eigenen Gerechtigkeit bedeckt ja nicht die Lumpen deiner Schuld, die du einfach auf dich geladen hast, weil du existierst. Ekelerregend. Nein, wir brauchen etwas anderes. Der verlorene Sohn bekam ein ganz neues Kleid vom Vater geschenkt. So will uns Gott ein neues Kleid schenken. Das ist die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für Sünder erworben hat. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Boah, ist das ekelhaft. Wow. Sogar noch ekelhafter als David Hasselhoff. An dieser Stelle, Ehrenkleid, möchte ich ganz kurz zur Auflockerung ein anderes Gedicht. Mhm. Zum Besten geben. Du allein kannst mich verstehen. Ja, ich sehe, du bist in der Materie. Ja, das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild. Weitmännisch jagt, wie es sich gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Warum? Es fiel mir so ein, weil das klang so, was war das, Jesus Ehrenkleid, was war das nochmal? Jesus, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Genau, und an Ehrenkleid hat mich Ehrenschild erinnert. Das ist bei Jägermeister, der Hirsch hat ja nicht umsonst so ein asymmetrisches Pluszeichen über der Krone. Ja, ne, das ist kein Zufall. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Der neue Ring, das ist der Geist der Kindschaft. Gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand, ruft der Vater. Viele tragen einen Fingerreif nur zum Schmuck. Oh, oh, oh, oh, guck mal. Ich habe auch einen Fingerreif an meiner Hand nur zum Schmuck. Das geht nicht. Der Ring hat weiter nichts zu bedeuten, aber es gibt auch andere Ringe. Mit dem Reif, den der Sohn bekam, war es ähnlich wie mit dem Reif, den ich hier an meiner Hand trage. Der will nicht Schmuck sein. Diesen Reif habe ich angesteckt, als ich ein Menschenkind mit mir verlobte. Und dieser Ralf ist ein Zeugnis. Wir zwei gehören zusammen. Ein Menschenkind. Ja. Und nun sagt unser Gott durch den Propheten Hosea, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Bla bla bla bla bla. Oh, von Natur ist der Mensch ein Feind Gottes, so wie der verlorene Sohn in dem Vater seinen Feind sah. Er liebt Gott nicht, er hasst seine Wege. Ist aber jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Man ist umgekehrt, man hat Vergebung durch Jesu Blut, die Feindschaft gegen Gott ist aufgehoben durch das Kreuz. Der Heilige Geist zieht das Herz zum dreieinigen Gott. Man steht auf Gottes Seite, man ist im Bunde mit ihm, man gehört zur Brautgemeinde Christi, die sich auf seine Wiederkunft und damit auf die Hochzeit freut. Das bedeutet der Ring. Ich muss das Kapitel noch zu Ende lesen, Mann. Und jetzt hör mir endlich zu. Und hör du mir lieber zu. Nein, du sagst ja gar nichts. Echt, es gibt eine CD, die heißt Ich glaube an Gott. Nein. Das Lied heißt nur Ich glaube an Gott. Wie heißt das Album? Das heißt Ich glaube an Gott. Aber ich finde es gut, dass das ein Transvestit gemacht hat. Wisst ihr, was ganz scheußlich ist? Dieses Buch, dieses Lied. Wenn man nicht weiß, wie man mit seinem Gott dran ist. Nun, der verlorene Sohn wusste, woran er war. Wenn ihm im Herzen Zweifel aufstiegen, obwohl er als Sohn angenommen war, dann schaute er nur den Siegelring an, dann wusste er es. Und so trägt ein rechtes Kind Gottes einen geistlichen Siegelring, der ihm alle Zweifel nimmt. Das ist der Heilige Geist der Kindschaft. Paulus sagt, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, kein Bock mehr. Das ist richtig. Denn es gibt ihn ja auch nicht. So, aus dem Buch Jesus unsere Chance könnte ich nochmal was sagen zum Thema Richtig sehen lernen. Gesponsert von Vielmann. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Lukas 15,32b. Der Herr Jesus ist in Burda, Bethsaida angekommen. Da umdrängt ihn schon wieder das Volk. Neugierige, Hilfesuchende, Zeugen Jehovas, Bauchladenverkäufer, Heilsverlangende. Und auf einmal schieben sie ihn durchs Gedränge, einen blinden Mann vor ihn hin. Herr, heile ihn! Da sagte er, was ist das denn für ein Kasernenhof, Esperanto? Ich bin doch gerade erst angekommen. Lass mich doch erstmal meine Quanten ausziehen und ein lecker Huhn essen. So, jetzt zeig mal her den blinden Sack. Da reckten sie ihre Hälse und es ward großes Frohlocken. Da kletterten sie auf Mauervorsprünge. Sie wollten jetzt alle etwas sehen. Deswegen machten sie das, was man im Volksmund als Teichoskopie bezeichnet. Bildungswitz. So. Oh Mann! Ich kann das nicht ertragen. Wer mir sagen kann, von welcher Band der Song ist, eine Teichoskopie, den werde ich in der nächsten Lesestunde-Folge als coole Sau bezeichnen. Das ist schon nicht schlecht. Okay. Weißt du's? Du weißt, dass die Leute das nur googeln müssen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mein komplettes Vermögen darauf gesetzt, denn dann wäre ich erstens 10 Euro los und zweitens wäre das einfach zu leicht. Ja, das stimmt wohl. Gut, sie kletterten auf die Mauervorsprünge und machten eine Teichoskopie. Sie wollten jetzt alle etwas sehen. Zaubervorstellung mit. Hereinspaziert, Eintritt frei. Hier noch einmal dabei sein, hier nochmal Spaß haben. Das macht Laune, das macht Laune. Treten Sie näher, das macht Spaß. Die nächste Runde geht aufs Haus. Kannst du mal Jesus nicht so verunglimpfen? Oh, Entschuldigung, bitte? Hier steht nur Eintritt frei. So denken Sie sich das. Aber der Heiland nimmt den blinden Mann an den Ohren Hand und führt ihn hinaus vor den Ort. Wie gebannt schaut die Menge den beiden nach, wie sie dahin gehen. In ein Puff, um es miteinander Spaß zu haben. Der Herr der Herrlichkeit, so nennt sich Jesus, weil er den Namen schnittiger findet als Jesus. Ich dachte hervorragend. Hat den elenden gefallenen Menschen bei den Ohren Hand gefasst und führt ihn in die Einsamkeit, um ihn da verhungern zu lassen. weil er ein zynischer kleiner Bastard ist. Außerdem hat er ihn noch vergewaltigt und aufgeschlitzt. Und dann legen sich die beiden Jesushände dem Blinden auf die Augen. Na, kannst du sehen? Fragt der Herr. Der Blinde schlägt die Augen auf und sagt, willst du mich verarschen? Wenn ich sehen konnte, hätte ich wohl kaum gesagt, du sollst mich heilen, du Spacken. Jesus sagt, okay, nochmal. Ein Leuchten geht über sein Gesicht. Schein dringt in seine Augen. Er sieht den stillen Weg entlang. Da hinten drängt die Menge heran. Er sieht sie zwar, nur unscharf. Toll, danke, Jesu. Minus 3 Dioptrien ist immerhin besser als Janusz sehen. Ich sehe die Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume, antwortet er auf Jesu Frage. Das aber ist dem Herrn zu wenig. Richtig soll der Mensch sehen. Und so schritten sie den staubigen Weg zurück und gingen in die Filiale von Vielmann. Dort verkaufte man ihm überteuerte Brillen, auf die er viel zu lange warten musste. Und auf einmal war er wirklich geheilt. Die Menschen dort und seine Helfer sah er, die vor ihm standen, und sie waren scharf. Wie Türkendolche. Markus, 8,22-26. Richtig sehen sollen auch wir. Ich meine es bildlich. Das heutige Textwort ist nichts anderes als der Versuch, uns richtig sehen zu lehren. Wir sollen den Bruder richtig sehen. Also Augen aufmachen, das ist mein Geheimnis. Augen auf beim Autokauf. So ist es. So, ja, bla bla bla. Ganz wir sollen die Kraft Gottes richtig sehen. Der Vater in unserem Gleichnis schildert die Veränderung, die mit dem verlorenen Sohn vor sich gegangen ist, in einem überwältigenden Wort. Penis. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Entschuldigung. Ich bin in der Zeile verrutscht. In Wirklichkeit steht hier, er war tot und ist lebendig geworden. Dann hat man ihm mit einer Schrotflinte den Kopf weggeblasen. Dann war er wirklich tot, denn so killt man Zombies. So ist es. Das bewirkt also das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus. Es macht Tote lebendig. Ja, deswegen ist auch die Verfilmung von Jesu Leben von George A. Romero. Kleiner Insider-Witz. Wenn wir die biblische Sprache verstehen wollen, müssen wir ganz umdenken lernen. Wir Hebräisch lernen. Wir nennen es Tod. Ah. Wenn bei einem der Herzschlag aufhört. Genau genommen nennt man das eigentlich Herzstillstand und wenn man das schon als Tod bezeichnen würde, also nicht mehr intervenieren würde, würden ungefähr eine ganze Menge Leute tatsächlich tot sein. Richtig. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten. Ach, der ist ein Mann Gottes und kein sagt Gottes Wort, dieser Tod ist unwichtig. Wenn ein Weltmensch stirbt, ist das Sterben belanglos. Denn er war längst tot für Gott. Jetzt ist es nur der letzte Schritt zum Gericht. Wie Gericht? Zum jüngsten Gericht. Achso, ich dachte zum Gericht für die Würmer. Also so, heute gibt's Mensch. Also ich dachte zum Amtsgericht. Mhm. Und wenn ein versöhntes Kind Gottes stirbt, ist das auch belanglos. Es gewinnt jetzt nur das ewige Leben völlig. Was ist denn nach der Bibel? Tod? Tod ist der natürliche Zustand des unbekehrten Menschen. Liest du das jetzt nur so vor, dass es wie völlig zusammenhangloser Scheiß klingt? Oder? Ach, wirklich? Das kann nicht sein. Von Natur sind wir tot in Sünden, Übertretungen und Werken der Vernunft. Aber nun sagt uns unser Text, wir können lebendig werden. Und zwar durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus. Dieses Evangelium ist die stärkste Macht. Paulus sagt einmal, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Römer 1,16. Ich dachte, die stärkste Macht sei die Power von Grayskull. Ja, ist auch so. Im griechischen Text steht hier, es ist eine Dynamik, Dynamis Gottes. Das ist dasselbe Wort wie Dynamit. Das stimmt. Das ist genau dasselbe. Mhm. Denn Gott hatte ja auch eine gewisse Sprengkraft. Das ist richtig. Außerdem stand er aber eher auf C4, glaube ich. Die Welt hat ein Dynamit, mit dem sie töten kann. Wir haben ein Dynamit, das lebendig macht. Klingt, das könnte auch 1:1 im 101 Taliban Guide of Martyrdom stehen oder sowas. Dass wir doch das Evangelium richtig sehen. Wir haben vielleicht zu Hause eine Bibel im Bücherschrank oder unterm Tischbein, je nachdem, was wackelt. Schön schwarz gebunden mit Goldschnitt. Und wir denken, ein etwas altmodisches, aber doch auch ehrwürdiges Buch. Ein gutes Religionsbuch für Kinder, wenn man sie wirklich, wirklich hasst und verderben will für ein für alle Mal. Und ein Trostbuch für Greise, wenn man ihnen Angst vor dem Tod machen will und sie in denselbigen hinein langweilen möchte. Welch Irrtum! Dynamit ist es, das harte, tote Herzen lebendig macht. Eben stand das zweite Schilder stand auch noch, dass man mit Dynamit töten kann. Und dann, dass steht man auch, mit die Dynamit Welt, lebendig machen kann. Ja, sodass sie mit allen Heiligen singen. Wow, Gottesschlager. Weg mit dem Scheißding. Kommen wir zu etwas völlig anderem, nämlich Buch 3. Aber abschließende Worte an Herrn Busch möchte ich doch noch richten. Die Selbstkritik hat viel für sich gesetzt, den Fall, ich tadle mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit auch. Schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritiküssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Das ist wohl so. Ja. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein Buch, das auch so ein bisschen nach Verschwörung aussieht. Das heißt... Gott, du bist so gut. Ich würde mich fragen, wie es wäre, wenn eine Frau das nach dem Sex anfangen würde zu singen. Ich fände es geil. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, du fändest das verstörend. Das schließt sich ja nicht aus. Ja, das stimmt. Okay, das Buch heißt Die verschwiegene Wahrheit. Wir sehen darauf ein gerade startendes Flugzeug mit irgendwelchen, warum auch immer, eingetragenen Punktlinien da, gepunkteten. Ja, Linien. Das ist wahrscheinlich... Die verschwiegene Wahrheit, The Point of No Return. Von Friedhelm König. Ja, die haben alle so gute deutsche Namen. Das hier ist ein etwas weniger crackbottiges Format, so ein bisschen mehr als DIN A6 groß ist das. So. Ja. Auch von der christlichen Schrottgesellschaft, ich glaube, dafür steht CSV. Mhm. Oh, Schriftenverbreitung. Gesellschaft ist noch vermutlich nicht mit G abgekürzt. Gut. Ja. Und dann nächstes Mal den Klappentext. Ja, auf der popelgrünen Rückseite die verschwiegene Wahrheit, The Point of No Return. Wenn ein Flugzeug eine gewisse Strecke über den Atlantik geflogen ist, erreicht es den Point of No Return. Der Pilot kann die Maschine nicht mehr zum Ausgangspunkt zurückführen, weil der noch verbleibende Treibstoffvorrat den Rückflug unmöglich macht. Auch im Leben jedes Einzelnen gibt es einen Point of No Return, den Punkt, von dem es keine Rückkehr mehr gibt, weil man keinen Treibstoff mehr hat. Dieser Zeitpunkt ist in der Regel der allgegenwärtige Tod. Dann, ja, ist richtig, da geht nichts mehr. Weil man dann tot ist. Mit unverantwortlicher Gleichgültigkeit wird heute weitgehend die Wahrheit darüber verschwiegen, wohin die Reise endgültig geht. Hier wird endlich die Wahrheit gesagt im Klartext und ungeschönt. Dabei ist es ein Buch, das den Leser nicht zu dunkler Resignation, sondern zu einer hellen Hoffnung führen will. Warte, warte, warte! Das ist das Gute daran. Danke, Jesus. großartig, ja. Gut. Gottes Liebesangebot. Gottes Liebesangebot, natürlich. Ja, also Inhaltsverzeichnis hat folgende Kapitel zu bieten. Die verschwiegene Wahrheit, Gottes Liebesangebot immer und ewig, Fragen und Antworten. Bei Fragen und Antworten haben wir Unterkapitel. Wie ist Gottes Liebe mit dem Schicksal der Verlorenen vereinbar? Mit dem Wort Buße kann ich nichts anfangen. Was bedeutet das? Mich regt das schon auf, wenn ich das Wort Hölle höre. Woran liegt das? Gibt es doch nicht irgendwann eine Versöhnung für alle? Mir hat jemand gesagt, die Ungläubigen würden vernichtet werden. Stimmt das? Und bedeutet das Wort ewig wirklich ohne Ende? Aber ich bin doch getaufter Christ. Geht mich das Thema wirklich etwas an? Gut. Die verschwiegene Wahrheit. Das ist eine Landsfrau von dir. Ich hoffe, du bist ein bisschen stolz. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. So fängt ein bekannter Schlager an. Ist doch eine tolle Aufsicht. Leben und leben lassen, wie es einem gefällt, und dann schließlich in den Himmel kommen. Jetzt eine klassische 80er-Jahre-Formulierung. Echt stark! Und mit dem Bravsein braucht man es ja nicht allzu genau zu nehmen. Hier eine klitzekleine Lüge und dort ein bisschen abkassieren. Und dann der kleine Seitensprung. Machen doch alle so. Ach, was sage ich? Die machen es doch viel schlimmer. Überhaupt die anderen. Was die so treiben, die Regenbogenpresse, ist randvoll davon. Da tropft einem die Schmutzbrühe geradezu aufs Hemd. Und erst das Fernsehen, alle Kanäle schwappen davon über, die haben es auch nötig. Bei dem gnadenlosen Dschungelkrieg um Einschaltquoten und Werbespots. Haben Sie das gesehen, gehört, gelesen? Ja, habe ich. Einfach unglaublich. Nein, sowas. Da sind wir doch die reinsten Engel. Es bleibt so ein Gefühl der Unruhe. Komisch, so ganz ruhig bin ich bei dem Gedanken nicht. Ob nicht doch was dran ist? Woran meinst du? An den alten Geschichten von Himmel und Hölle, meine ich. Von der Hölle, wo der Oberteufel mit einer großen Gabel in der Hand die bösen Menschen im Feuer brät? Mensch, du bist ganz schön bescheuert. Wer hat dir denn diese armen Märchen von vorgestern ins Ohr geblasen? Was die für moderne Sprache halten. Ach, ich dachte nur so. Irgendwo habe ich mal so ein schreckliches Bild gesehen. So ein schreckliches Bild. So ähnlich könnte sich ein Gespräch abgespielt haben. Nein, so ähnlich könnte sich kein Gespräch auf der ganzen fucking Welt abgespielt haben. Bei einem Partner ein dumpfes Gefühl, eine unerklärliche Unruhe. Bei dem anderen so törichte Vorstellungen, Ansichten, die auf der nach unten offenen Dummheitsskala überhaupt nicht mehr ausgepunktet werden können. Wie kriege ich bloß Klarheit? Bei einem Mittagessen auf dem Schloss Sanssouci in Potsdam hatte Voltaire auf den Hof Friedrichs des Großen durch allerlei Scherze erheitert, die gegen das Christentum gerichtet waren. Als er vom Tisch aufstand, rief er, ich würde meinen Anteil am Paradies für einen Taler verkaufen. Ein alter, weißhaariger Offizier, der bis dahin geschwiegen hatte, antwortete, mein Herr, in den Staaten seiner Majestät des Königs von Preußen ist es verboten, irgendetwas zu verkaufen, wenn man sich nicht erst als der rechtmäßige Besitzer ausweisen kann. Beweisen Sie mir, dass Sie einen Platz im Paradies haben und ich will Ihnen den auf der Stelle abkaufen. Diesmal hatte Voltaire die Lache nicht auf seiner Seite und der König, der ganz ernst geworden war, sagte, mein Herr, der Oberst hat recht. Ich würde den schönsten meiner Siege dafür hergeben, dass mein Volk den Glauben bewahrt hätte, den es besaß, als ich den Thron bestieg. Es ist schon bemerkenswert, dass der alte Fritz trotz seiner bekannten freisinnigen Einstellung die schädlichen Auswirkungen der Aufklärung auf sein Volk erkannte. Das gefällt mir sehr gut, die schädlichen Auswirkungen der Aufklärung auf sein Volk. Als dann der große Spötter Voltaire im Jahr 1778 im Alter von 83 Jahren in Paris starb, war es grauenhaft zugegangen. Zeitlebens hatte er den Erlösungsweg, wie ihn die Bibel beschreibt, abgelehnt, ja verspottet. Hat der Mai Krüger über den nicht mal ein Lied gemacht? Über wen? Mein Gott, Voltaire. Ja, das stimmt. In seinen letzten Stunden angesichts der vor ihm liegenden Ewigkeit schrie er in allergrößter Verzweiflung. Sein Arzt Tranchant hat sein Sterben als furchterregend bezeichnet und gesagt, nie mehr möchte ich ein solches Sterben miterleben. Hier und da trifft man jemand, der die Ansicht vertritt, mit dem Tod sei alles aus. Wenn ich erst 1,80 Meter unter der Erde im Kasten liege, dann ist Endstation. So oder so ähnlich kann man es hören. Einmal sagte mir jemand auf meine Frage, wohin denn die Reise geht, wenn seine Todesstunde kommt. Da habe ich alles geregelt. Ich lasse mich verbrennen und damit ist alles aus und erledigt. Daraufhin musste ich ihm antworten, dass die Bibel aber ganz anders spricht. Das stimmt. Das weiß jeder. Nämlich, dass es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da nahm sein Gesicht einen merkwürdigen Ausdruck an und er sagte, bitte beunruhigen Sie mich nicht. Auch hier wieder, die Unruhe war längst da, denn Gott hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das stimmt. Ein großer Naturforscher wurde eines Tages gefragt, wie der überall hin zerstreute Staub des Menschen wieder zu einem Leib gesammelt werden könnte. Schweigend mischte der Gelehrte eine Handvoll Eisenstaub unter gewöhnlichen Staub und Sand und fragte seinen Besucher, wer sammelt diese Stäubchen Eisen wieder aus dem Sand? Als der Gefragte nichts zu antworten wusste, nahm der große Forscher einen Magnet zur Hand, hielt ihn über die Mischung und sofort flogen ihm die Eisenteilchen zu. Dann sagte er ernst zu dem klugen Zweifler, der diese Kraft dem toten Eisen verlieh, wird er nicht noch größeres Vermögen, wenn unser unsterbliches Ich wieder den Leib anziehen wird? Niemand zweifelt an der Kraft des Magneten, aber an der Aufstehung zweifelt man. Auferstehung zweifelt man. Wie töricht. Ach so, ich wusste nicht, dass Gott sowas wie ein Magnet ist. Doch. Okay, danke. Die Frage der Fragen. Sie fanden in Ihrem Briefkasten schon manch einen schwarz umrandeten Trauerbrief vor, der Ihnen den Tod eines lieben Freundes mitteilte. Nope. Sie haben schriftlich ihre Anteilnahme bekundet oder sie sind mit auf die Beerdigung gegangen. Sie sprachen mit den Angehörigen und erinnerten sich an manches gemeinsame Erlebnis mit dem Verstorbenen. Aber war das eigentlich alles, was ihre Gedanken beschäftigte? War da nicht noch etwas anderes? War es da? Etwas, was im lauten Alltagsbetrieb bald wieder verstummte? Es war die bange Frage nach der Stunde X in ihrem eigenen Leben, die Frage nach dem Tod und die Frage nach dem danach. Menschen haben drei verschiedene Antworten auf die Frage. Sie sagen, jetzt kommt hier eine super Grafik, der Tod ist, dann ist da ein großer Punkt, der Schlusspunkt, mit dem alles aus ist. Korrekt. Fragezeichen, das große Rätsel, das niemand lösen kann. Ausrufezeichen, der Erlöser, der allem Leiden ein Ende macht. Korrekt. Die Bibel sagt Doppelpunkt. Der Tod ist ein Doppelpunkt und jeder weiß, dass es hinter einem Doppelpunkt erst richtig weitergeht. So, dann kommt hier wieder so eine tolle Grafik, wo also ein Pfeil auf einen Doppelpunkt zeigt, danach geht ein Pfeil nach oben und einer nach unten. Der eine ist aber, hat nur zwei parallele Striche, der andere Pfeil ist fett. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und die hervorkommen werden. Achso, der eine geht in die Hölle, der andere geht in... Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Sie können sich verbrennen und ihre Asche im Meer verstreuen lassen. Gott wird sie finden. Das klingt wie eine Drohung. Mhm. Ich glaube, das ist auch so gedacht. Auch das Meer wird einmal die Toten herausgeben müssen, so sagt es Gottes Wort. Ihm entgeht keiner. Das ist ein ganz schön langes Kapitel. Ja, warte, ich muss ja jetzt hier noch irgendwie den Punkt finden. Also, hier ist Gottes Gnadenangebot in dem Herrn Jesus. Und von ihrer Antwort hängt ihr ewiges Schicksal ab. Achso, davor gab es übrigens noch das Unterkapitel Billige Angstmache. Nein, danke. Übrigens hätte das auch alles ein und dasselbe Buch sein können. Es ist genau dieselbe Sülze und kommt jedem einzelnen von diesen Büchern. Billige Angstmache, nein, danke. Billige Angstmache ist unfair. Deshalb zu Recht, nein, danke. Hier aber geht es um nichts Billiges. Alles, was die Bibel sagt, ist nicht billig. Auch Gottes Warnung nicht. Die menschliche Seele hat einen ungeahnten Wert in Gottes Augen. Die ganze Welt ist gegen sie, einen Wert nicht aufzuwiegen. Ja, also. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen ja oder sie sagen nein. Das stimmt. Und Gott spricht auf ewig. Was genau heißt das? Ich finde, wir sollten das mal... Kannst du bitte, wenn ich sage, und Gott spricht, deine coole Gottesstimme machen, so ganz tief? Meine coole Gottesstimme ist die meine normale Stimme. Ja, aber ich bin ja sowas wie ein Gott. Vielleicht sowas wie auf ewig. Geht das? Zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen ja oder sie sagen nein. Und Gott spricht. Hurra! Nein, Gott spricht. Hallo? Gott spricht. Ach so, Gott spricht. Hallo, Matthias hier. Sie sehen aber gut aus. Ach so, Moment. Auf ewig. Gut. Das spricht der liebe Gott. Okay, danke. Gib noch mal, ich mach noch mal hier irgendwie so. In die Hölle bringt sich der Mensch in seiner Widerspenstigkeit selbst. So. Ja, ich habe hier am Ende noch was gesehen. Da gibt's noch viel mehr. Du kannst jetzt nicht einfach das Buch schon abbrechen. Kann ich. Nein, da gibt's noch ein Kapitel darüber, ob alle Ungläubigen vernichtet werden. Das würde ich gerne wissen. Mhm. Wo ist das zum Ungläubigen? Ganz am Schluss, letzte Seite. Nee, das ist hier... eine Leseprobe aus dem Buch Anders als gedacht. Da gibt es drei Arten von Atheisten. Genau. Ein deutscher Dichter unserer Tage berichtet, wie er einmal mit einigen jungen Leuten am gleichen Tisch saß, die sich über Gott und andere religiöse Fragen unterhielten. Sie bezeichneten sich selbst als Gottesleugner. Oh. Als eine Zeit lang ruhig als er eine Zeit lang ruhig zugehört hatte, sagte er endlich: Meine Herren, es gibt drei Arten von Atheisten. Die einen sind tiefe Denker, die beim Studium der philosophischen Systeme alter und neuer Zeit auf Abwege geraten sind und endlich an Gott irre geworden sind. Genau, Abwege, weil das ja auch die Abwege sind. Ja, du bist an Gott irre geworden. Und als wäre überhaupt, also Gottesleugnertum ist genauso sinnvoll wie Werwolfleugnertum. Jetzt müsste man sich die Mühe machen, irgendeine Fantasie zu leugnen. Ich weiß nicht, ob solche Studien sie dahin gebracht haben. Sie verneinten schüchtern. Nun, die zweite Art bilden die, welche ohne jedes eigene Urteil wie die Papageien die Worte, die sie am meisten hören, nachplappern. Ich hoffe, dass sie nicht zu diesen gehören. Sie verneinten mit lebhafter Entrüstung. Nun denn, die dritte Art besteht aus solchen, die kein gutes Gewissen haben, in deren Leben etwas faul ist, sodass sie sich wünschen müssen, dass es keinen Gott der Heiligkeit und Gerechtigkeit gibt. Darum trösten sie sich mit der Behauptung, nein, es gibt keinen Gott, sündige nur weiter nach Herzenslust. Meine Herren, eine vierte Art gibt es nicht. Und damit erhob er sich und ließ die Gottesleugner mit langen Gesichtern sitzen. Oh. Ist das grauenvoll. So, du musst in dem Inhaltsverzeichnis gucken. Inhaltsverzeichnis. Dafür ist das da. Aha, so, also ganz kurz noch zur Frage, ob alle Ungläubigen vernichtet werden. Ja, man kann nicht ganz. Antwort: gut. Nein, das stimmt nicht. Danke fürs Gespräch. Nein, du musst noch weiterlesen. Ach so, ich dachte, das reicht. In einer Fülle von Stellen lehrt die Bibel das Gegenteil von dem, was man zwei Seiten vorher gelesen hat, man ihnen gesagt hat. In Lukas 12,4,5 sagt der Herr Jesus: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Mich! Und dann holte er seinen Prüngel, nein, fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Was? Irgendwer hat mir mal gesagt, dass die Hölle in der Bibel gar nicht vorkommt, dass das nie erwähnt wird. Das glaube ich nicht. Egal. Was bedeuten diese Worte Christi? Das wissen wir auch nicht, denn er hat ständig in Rätseln gesprochen, was von seiner Dehydrierung gekommen ist. Geben Sie einen Sinn, wenn das nach dem Töten kommenden die Nicht-Existenz wäre, möchte sich doch keiner durch solche Irrlehren verführen lassen. Das Sterben ist eine Sache, das Weiterleben nach dem Tod eine andere. Vor dem Danach der Ungläubigen warnt das Wort Gottes an vielen Stellen. Ja. Das heißt, es gibt die Hölle. Bla bla bla bla bla. Wenn man nicht an den Zorn Gottes über die Sünder glaubt, gibt es für das Opfer, das auf dem Hügel Golgatha geschah, keinen einsichtigen Grund. Richtig. Das stimmt. Daher ist es unabdingbar, dass wir alle diese Fragen mit dem Licht der bedeutenden Lehre von dem Wesen Gottes beurteilen. Deswegen hasse ich diese Christenscheiße so. Das ist echt immer... Das hätte alles in einer Wurst stehen können. Auch die Sätze... jeweils gemischt ist, wer hätte keinen, niemand hätte den Unterschied bemerkt. Ja. Das letzte Ding, da ist ein Kalender, daraus lesen wir natürlich nur den Eintrag des heutigen Tages vor. Oh, ich hätte aber auch gerne den von meinem Geburtstag. Gut, dann lese ich den Eintrag von heute und du von deinem Geburtstag. Okay. Das Ding heißt Die gute Saat. Da sind ganz viele Blätter drauf. Dieser Kalender wendet sich an alle, die bereit sind, in dieser lautstarken Zeit einen Augenblick hinzuhören, wenn Gott durch sein Wort die Bibel zu uns redet. Als Tageskalender trägt er dazu bei, dass sich solche Augenblicke möglichst regelmäßig finden. Hauptanliegen dieses Kalenders ist es, die Leser mit der guten Botschaft von Jesus Christus vertraut zu machen. Zu verschmutzen. Bla bla bla. Also, am 29. September heißt der Spruch: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philippa 4,13. G. Silwood war ein Prediger des Evangeliums. Das heißt Gottigs, bitte. Nein, G. Silwood. Ich weiß, aber du hast gerade Gott gesagt und nicht Gottigs. Ja. Wir sind der einzige korrekt durchgegenerte Podcast der Welt. Nein, denn Gott ist ja, will sich ja nicht gendern lassen, weil die Christen ein Problem haben. Ja, aber wir machen das. Mit Gleichstellung. Wir machen das. Wir sind der Protestsong dagegen. G. Silwood war ein Prediger des Evangeliums in England. Durch eine schwere Krankheit war er jahrelang ans Bett gefesselt. In seinen letzten Jahren wurden die Schmerzen fast unerträglich, aber er ertrug sie mit größter Geduld. Die Kraft dazu erbat er sich von seinem Erlöser. Eines Tages übersandte ihm ein Gottesleugner eine Schrift mit dem Titel »Wer war Jesus?« Silwood antwortete ihm darauf: »Ich habe nicht mehr die Kraft, auf alles einzugehen, was in dieser Schrift über den Herrn Jesus gesagt wird. Ja, ich kann die Frage, wer war Jesus, nicht einmal genügend beantworten.« Dennoch möchte ich Ihnen in aller Einfachheit schreiben, was er mir jetzt bedeutet, da ich auf meinem Krankenbett liege. Ich erfahre täglich, dass er mich in aller Angst und allen Leiden, die ohne ihn unerträglich wären, tröstet, aufrechterhält und bewahrt. Die Schmerzmittel, die hochdosierten, die ich nehme, und die Ärzte, die sich um mich kümmern, haben natürlich gar keinen Einfluss darauf. Durch Nächte der Schlaflosigkeit und Tage der Schmerzen hindurch ist er immer bei mir. als mein liebender gegenwärtiger Heiland. Er hat dabei auch einen lustigen weißen Kittel und eine Spritze und nimmt mir Blut ab und sagt etwas zu meinen Messwerten und gibt mir Tabletten, die meine Schmerzen lindern. Und auch meinen Geisteszustand. Sein Nachname ist Sanchez, sein Vorname ist Jesus und ich mag ihn ganz gern. In Tagen der Gesundheit und des Schafens habe ich gefunden, dass er das ist, was er von sich sagt. Und jetzt in Krankheit und Hilflosigkeit erfahre ich mehr denn je, dass er eine lebendige Wirklichkeit ist. Darf ich eine Frage an Sie richten als Antwort auf Ihre Frage? Sind Sie je in meiner Lage gewesen, mit nur einem Schritt zwischen sich und der Ewigkeit? Wenn das der Fall gewesen ist, haben Sie dann in Ihrem Unglauben jeden Trost, jene Freude und Ruhe gefunden, die ich jetzt im Herrn Jesus habe? Was der Herr Jesus für mich in meinen augenblicklichen Umständen ist, kann ich Ihnen mit den Worten nicht beschreiben. Selbst angesichts des Todes kann ich getrost und glücklich sein. Können Sie dasselbe von sich sagen? An dieser Stelle eine kleine Leseempfehlung von echten Büchern, Mortality von Hitchens. Und hast du das mittlerweile gelesen? Nein, aber es ist ein gutes Buch. Das stimmt, ich habe es gelesen. Und das Buch, das neue Buch von Greta Christina. Comforting Thoughts about Death that have nothing to do with God. Gleich zwei Bücher über Gott und übernatürlichkeitsfreie Herangehensweise. Weil mir diese Argumentation auch sehr, sehr gut gefällt. Was? Aber wenn es keinen Gott gibt, dann kann ich mich nicht wohlfühlen mit dem Gedanken zu sterben. Deswegen gibt es Gott. Genau. Jetzt habe ich Sie doch überzeugt, genau. Oder? Oder? Okay. Okay. Also ich werde nicht verraten, an welchem Tag ich Geburtstag habe, aber vielleicht errät es ja jemand. Die Leute, die von euch bibelfest sind, sollten das eigentlich. Das stimmt. Ja, gucken wir mal. Also der Spruch, der hier kommt, ist ja Jesaja 55, 11. Komma 11. Als ob du dich damit auskennst. Das heißt einfach nur bla bla 55 Vers 11. Achso, ich dachte, das ist einfach ein Messwert. Dann würdest du 55,11 sagen. Nach Man Komma kann auch 11 sagen. Nein. Doch. Das hat meine Mathelehrerin mir immer verboten. Ja, und deine Mathelehrerin hat auch gedacht, dass die Erde eine Scheibe ist und die Evolution eine Lüge. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Jesaja Kapitel 55 Vers 11. So liest man das richtig vor. 55,11 sagst du? Ja, das ist relativ mehr als nicht ganz so viel wie bei Psalm 94,910. Mhm. Mein Wort, ... wird nicht leer zu mir zurückkehren. Ja, yeah, whatever. Dafa, ein 12-jähriger Junge aus Äthiopien, möchte so gern lesen lernen. Aber er kann kein Schulgeld bezahlen, weil sein Vater gestorben ist. Wenn man sich diese Scheiße hier, die wir heute schon wieder durch ertragen haben, dann weiß ich gar nicht, warum der lesen lernen will. Oh, guck mal, es gibt viel mehr Scheißbücher als gute Bücher. Hier steht, man soll Hesekiel lesen. Ja, das wäre gut. Aber er kann kein Schulgeld bezahlen, weil sein Vater gestorben ist. Da erlaubt ihm der Lehrer in der Schule zuzuhören. So lernt Dafa lesen. Wenn er nur ein Buch hätte, das ist sein größter Wunsch. Eines Tages muss er eine Ziege zum Markt bringen. Die Chance ist echt groß, dass der ein Scheißbuch erwischt. Da steht ein Mann und verkauft Bücher. Eins kostet so viel, wie Dafa in einer Woche beim Ziegenhüten verdient. Aber er denkt, ich muss es haben. Und überglücklich trägt er seinen Schatz nach Hause. Es war der Playboy vom 4. Januar 1986. Er fängt an zu buchstabieren. T-I-T-T-E-N. Interessante Geschichten sind das. Da ist ein armes Kind. Bei seiner Geburt haben die Engel gejubelt. Noch wunderbarer sind dann die Geschichten von dem Mann Jesus. Dafa muss immer wieder denken, wenn dieser Mann bei uns gewesen wäre, hätte er meinen Vater gesund gemacht. Eine große Sehnsucht ergreift ihn. Ja, hätte Fahrradkette, würde ich dann mal sagen. Ja, nach Jahren kommen fremde Männer ins Dorf. Sie wollen eine Schule bauen und von Gott und seinem Sohn Jesus Christus erzählen. Jesus! Dafas Herz klopft vor Aufregung. Das ist doch der Mann aus dem Buch. Die Männer sagen, er soll ihnen den Schwengel blasen. Zu Hause bittet er die Mutter, lass mich bei den weißen Männern arbeiten. Und wirklich, er darf. Eines Abends kommt einer der Missionare am Zelt des Jungen vorbei. Er traut seinen Ohren nicht, da verliest anderen aus der Bibel vor. Und nun kniet er nieder und bittet Gottix darum, dass er die Arbeit der Missionare segnet. Erstaunt erzählt der Missionar seiner Frau, da verkennt Jesus, er liest in der Bibel und betet. Das ist ein Wunder, Gottix! Nun muss Dafa kommen und erzählen. Und das Herz der Missionare wird froh, als sie merken, wie Gott sich im fremden Land einen ersten Jünger selbst berufen hat. Ja. Das, da kann man sich auch Notizen machen. Ich finde, wir sollten reinschreiben, was für ein verficktes Scheißbuch. Ja, du bist ein bisschen ordinär heute unterwegs. Das stimmt. Hast du irgendwelche Probleme? Ja, heute habe ich diverse Probleme. So, das war die erste Folge aus der Reihe Unverlangt eingesandt. Ihr lieben christlichen Eiferer und sonstigen Missionswütigen, ihr seht jetzt, was mit dem passiert, was mir geschickt wird. Oder the Cloud. Also besser, wenn ihr nicht eine Folge 2 von diesem Müll hören wollt. Ich will keine Folge 2 von dem Müll machen. Schickt uns nichts unverlangt ein. Keine Christenscheiße mehr. Ja, an dieser Stelle bleibt uns nur noch abzuwinken, auf die nächste reguläre Folge zu verweisen und das Wort zu übergeben an unsere lieben Kollegen von der Kapelle Dunkles Begräbnis. Teach your children to worship Satan.